Elektronik hinter Voice to Skull. Ein Flüstern in der Stille, wer kann es sehen? Zwei Arten von Stimmen, die im Schädel hallen. Mikrowellenpuls, die durch Mauern fallen. Wissenschaft der Telepathieverstärker im verborgenen Verband. Feind von 5-5-Chip-Schaltungen, ein Tachometerkreis. Die Illusion der Freiheit, so kalt und so eis. Pulse Microwave, ein digitaler Schmerz. Silent Sound, ein analoges Herz. Frequenzmodulation, ein hypnotischer Klang. Voice to Sky. Dieses Grauen ein Ende schafft.